Das Rauschen von Nussbaumblättern im Ohr von Uta Ackermann. Дэкачу индаша дуагуэ лахазю, дэкачу азнаша хэсту тха дэкнаш. Trümmer, eine Wüste. Die Bäume von Granaten gefällt oder nur Stamm und ein paar Äste noch. Grau überpudert vom Staub der Explosion. Da wird kein Grün mehr sein. Dahin kehren die Vögel nicht zurück. Da, Mama, die Mauer hinter dem umgestürzten Baum, das war unser Gemüsegeschäft. Da habe ich mal eine Melone gekauft, als du mich nach Kartoffeln geschickt hattest. Da warst du noch klein, Malika. Ich war 9. Das weiß ich noch genau. 9, diese Zahl gefiel mir. Das war nicht mehr klein und auch noch nicht zu groß wie 10. Ach du, hattest schon immer deine Theorien. Mama, erinnerst du dich? Die Melone war ganz rot und süß. Du hast nicht geschimpft. Es gab eben Melone und Brot zu Mittag. Melone und Brot. Wie wenig man braucht, um glücklich zu sein. Man weiß es erst hinterher. Ruinen sind Ruinen. Nur ein Plakat. Halb Berlin ist Reklame. Man lebt an diesen schreienden Wänden entlang. Mal rascher, mal weniger rasch vorüber an wechselnden Farben, die vorgeben, Botschaften zu sein. Aber ich kann nicht weitergehen. Das war mein Haus. Und da bin ich gegangen, wo jetzt die Trümmer liegen. Jeden Morgen, jeden Abend, viele Jahre lang, zur Arbeit, zum Einkaufen, Kindergarten. Schule. Ein umgestürztes Auto. Wie sind wir früher unter Linden gegangen? Ein zersplitterter Baum. Trümmer, überall Trümmer. Zur Zeit der Blüte. Leere Fensterrahmen, Blechteile von Dächern. Und mittendrin eine Frau mit einem Bündel. Und spürten die süßen Tropfen auf den Lippen. Diakonie, Katastrophenhilfe. Und spürten, wie schwer unsere Sohlen sich lösten vom klebrigen Pflaster. Damit das Leben weitergeht, steht geschrieben. Früher. Auf einem anderen Stern. Warum schießen Sie auf Bäume? In der ganzen Stadt hängt das Plakat. Ausgerechnet Grozny, mitten in Berlin. Ausgerechnet jetzt, wo Mama da ist. Jeden Tag mindestens 2-mal auf dem Weg zur Uni und zurück durch die Trümmer unseres Hauses gehen. Ulica Gribojedova Nummer 50. Aus Tschetschenien kommen Sie? Koka? Aus Grozny? Hatte die Frau im Zug gefragt. Und darüber sprechen Sie so ruhig, wo Sie alles verloren haben? Was soll ich denn tun? Klagen? Ich lebe, meine Töchter leben. Und studieren sogar. Malika in Berlin, Milana in St. Petersburg. Germanistik die eine, Slavistik die andere. Und Milana promoviert sogar über Poesie. Pushkin hat sie mit der Muttermilch bekommen. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Russisch ist meine zweite Muttersprache. Eine wunderbare Sprache. Ich war Lehrerin für Russisch. Meine Mutter hat auch Russisch mit mir gesprochen und ich mit meinen Kindern. Seit dem Krieg aber wollen meine Töchter nur noch Tschetschenisch mit mir sprechen. Es ist, als ob mich im Krieg auch meine Muttersprache verraten hätte. Diese Frau inmitten der Trümmer. Ein Augenblick lang habe ich mich in ihr gesehen. Was wird sie in ihrem Bündel tragen? Essen? Bücher? Wer denkt noch jetzt an Bücher? Nur ich träume von Puschkin, der da begraben ist unter meinem Haus. Sonst habe ich an Reichtümern nichts gehabt. Nur Bücher, Bücher, Bücher. Die Zeit verging. Im Sturmestoben versank mein früher Traum in nichts. Und mit der Stimme war zerstoben der Himmel deines Angesichts. Im öden Land sind mir versunken im Kerker in der Zeitenflut die Gottheit der Begeisterung Funken und Tränen Leben Liebesglut. Mama, heute habe ich einen neuen Job gefunden. Als Babysitterin. Wenn man es Arbeit nennen will, mit einem kleinen Mädchen zu spielen. Lilly ist 5. Sie hat ein Puppenhaus. Eine Puppe stellte sie mit dem Bett raus, unter einen Stuhl. Die Puppe ist gestorben, erklärte sie mir. Und das ist ihr Grab. Die Puppe hat nicht gehört und ist im Winter baden gegangen. An einem Freitag. Da hat der Krebs sie gebissen. Er beißt nur im Winter und nur freitags. Und die Puppe hat Blutkrebs bekommen. Hier haben die Toten ein Bett. Die Kinder in Großen, selbst die ganz Kleinen, haben gelernt, dass man unter seinem Haus begraben werden kann, mitten beim Armbrot. Immer habe ich von so kleinen Möbeln geträumt, früher. Ich habe mir selbst welche gebaut, aus Holz und Papier zusammengeleimt und bemalt. Weiß mal, Lika, du warst klein. 9 Jahre alt. Ein Karton war das Haus. Die Puppen hatten goldene und silberne Kleider aus Bonbonpapier. Das war mein Reich. Damit konnte ich mich verkriechen und war weit weg. Mama, bring mich dahin, wo kein Himmel ist, sagen die Kinder bei uns in Grosny. Der Himmel hat ihnen den Krieg gebracht. Хадикачу Ильяша Дуагой Лахазю, Декачу Азнаша Хёсту Тхадейкнаша. Band läuft. Also dann noch einmal von vorn. Ich komme aus Grozny. Khoja Magomadovich Bazarnukayev. Grozny war einmal die schönste Stadt im Kaukasus, voller Grün. Auf den Brücken über der Sunja standen Angler. Jetzt wird es Grozny, Grozny genannt, dreckiges Grozny. Als ich zuletzt dort war, kam ich nachts an und ging schlafen. Durchs Fenster sah ich nur den dunklen Himmel und alles war in Ordnung. Doch als ich aufstand am Morgen, war keine Stadt mehr da. Und hier in Berlin, kaum angekommen, sehe ich dieses Plakat. Unser Haus, Wäsche hängt auf einem Balkon. Da, wo das kleine versenkte Mäuerchen steht, wohnte mein Freund Adlan. Er war in meiner Klasse. Wir sind zusammen zum Judo-Training gegangen, manchmal auch zu ihm nach Hause. Es wurde immer viel gelacht. Er hatte noch 2 Schwestern, jünger als er, aber frech. Zu Bayram am Machadasta, wenn die ganze Stadt schon Tage vorher glänzte, gab mir meine Mutter süßes Garzne Hölva aus Honig, Nüssen und Rosinen, das ich den Verwandten bringen sollte. Ich richtete es immer so ein, dass etwas übrig blieb und damit ging ich zu Adlan, ließ ihn kosten und er ließ mich von den Süßigkeiten seiner Familie probieren. Einmal erwischte uns seine kleine Schwester Malika. Sie gab nicht nach, wir mussten mit ihr teilen. Und was es alles zu essen gab, zu Macha. Pudelow, Mantisch, Dolmansch, Zizikalmasch. Aus allen Häusern duftete es, wenn man durch die Straßen ging. Als ich das letzte Mal in Grosny war, sah ich eine ausgezehrte alte Frau ganz durchsichtig vor Hunger. Sie hatte Brot in der Tasche, aber aß keinen Bissen davon. Wird wohl alles zu den Enkeln getragen haben. Es gibt viele Kinder mit von Hunger aufgeblähten Bäuchen und streichholzdünnen Ärmchen. Und andere Kinder laufen mit Gewehren rum und unterhalten sich darüber, welcher Nachbar mit welchen Verstümmelungen aus einem der Folterlager zurückgekehrt ist. Oder drei junge Mädchen treten aus einem Haus. Das Haus sah aus, als dürfte es gar nicht mehr stehen. Auf der anderen Straßenseite gehen drei junge Männer. Sie kommen über die Straße, lächeln. Ein Roman soll beginnen, jetzt. Oder drei Romane. Aber über den Schultern der Jungen hängen Maschinenpistolen. Mama, komm. Gleich, Malika. Mama, komm. Wir wollen dir doch einen Mantel kaufen. Gleich, nur einen Augenblick noch. Du kannst nicht jedes Mal vor diesem Plakat stehen bleiben. Komm. Bitte, Mama. Gleich, Malika, gleich. Es ist doch unser Haus. Глуши во мраке заточения тянулись тихо дни мои, без божества, без вдохновения, без слез, без жизни, без любви. Ich muss nach Hause meine Bücher holen. Das kann keiner für mich tun. Ich muss sie ausgraben. Ich darf nur nicht daran denken, dass jemand sie finden könnte und verkaufen oder verheizen. Noch war die Nacht von Flammen fahl gerötet und aschgrau hob sich der Novembertag. Manchmal habe ich auch selbst Gedichte geschrieben. Zuletzt für Grosny. Nur noch Ruinen, zernarbte Mauern. Ein zerschossenes Haus lehnt sich ans andere. Rauchsäulen brennender Ölquellen rings um die Stadt. Da wohnen Menschen. Und es werden Kinder geboren. Für sie schreibe ich. Ich band ein Bäumchen an, damit ihm rütteln es die Winde, ein Halt der Stamm an seiner Rinde und ungeknickt es blühen kann. Ich lockerte die Erde leicht, damit die Wurzeln gut getränkt und es die Blütendüfte schenkt dem, dessen Blick es zärtlich streicht. Ich packte dann zur Winterzeit die Krone fest in eine Hülle. Warm ruht darin der Knospenfülle und träumt vom Frühling, wenn es schneit. Nachbarin über 80 erzählte, sie ging nie in den Keller bei Alarm, aus Angst, dass sie verschüttet würde, niemand sie finden und begraben könnte. Sie blieb in ihrer Wohnung und lernte, die Bomben am Klang zu unterscheiden. Wenn sie mit Feuer kamen, waren sie noch weit. Wenn es aber nur einen einzigen anschwellenden Ton gab, warf sie sich besser zu Boden. Sie baute einen Backofen neben dem Haus. Sie buk Brot für die Kämpfer, die vorbeikamen, damit sie nicht hungrig in den Kampf ziehen mussten. Jüngelchen nannte sie die. einmal spielten wir Karten mit meinen Cousins, nachdem wir die Neuigkeiten über die Toten ausgetauscht hatten. Über Hochzeiten und neugeborene Kinder gab es nichts zu erzählen. Es waren Schüsse zu hören. Ich dachte, es wird gekämpft, aber ein Cousin sagte, das käme vom Markt. Er lachte, weil ich nicht gleich verstand und meinte, ich wäre selbst schon ein halber Ausländer. Auf dem Markt kann man alle Waffen kaufen, die es gibt und auch die, die es nicht gibt, die verboten sind. Die Offiziere und Soldaten verkaufen alles, um ihren oft ausbleibenden Sold aufzubessern. Manchmal auch einfach für Wodka. Ich bin die Einzige, die noch lebt. Ich gehe in den Straßen meiner Stadt umher, zwischen rauchenden Trümmern. Und ich bin in dem Dorf, aus dem wir stammen, zwischen verkohlten Mauern. Ich will über die Felder gehen, aber meine Füße bleiben stehen. Sie wissen mehr als ich. Dort liegen Minen. Meine Füße gehen nicht in die Wälder. Sie sind entlaubt von einem weißen Pulver. Die Felder wird niemand mehr bestellen. Von dort wird kein Korn mehr kommen. Niemand ist mehr da, das Brot zu essen. Nur ich bin noch da und weiß nicht, warum. Mama? Mama? Mama! Pushkin, hoy heißt sicher schon Ilja Schatrula. Als der Zweite Krieg begann, war ich in Paris zum Studium. Alle sagten, bleib noch dort. Sogar meine Mutter. Dabei hatte sie mich so ungern gehen lassen. Nur die Ehre, die so ein Stipendium bedeutet, konnte sie schließlich überzeugen. École supérieure. Das klang schon gut. Aber nach den Prüfungen bin ich zurückgekommen. Ich musste einfach. Jeder sagte mir, wie idiotisch das war. Wenigstens hätte ich heiraten sollen, notfalls für Geld, Hauptsache die Aufenthaltspapiere. Natürlich hatte ich eine Freundin in Paris, Laura, eine Amerikanerin, sehr hübsch, sehr lieb. Aber was soll ich mit einer Frau, die vom Kaukasus nur in der Prometheus-Geschichte gehört hat? Wie soll ich ihr erklären, was es bedeutet, Tschetschene zu sein? Und wie könnte ich mit jemandem leben, der das nicht weiß? Warten, warten, tagelang. Warten am Telefon, warten auf Nachrichten und keine Antwort auf meine Fragen. Wer lebt? Und wer unter den Toten heute ist meiner? Dabei ist jeder Tote auch meiner. Unser Volk ist klein und seit dem Krieg noch kleiner. Die Sippen sind groß und weit verzweigt. Jeder kann über fast jeden etwas sagen. Jetzt nicht mehr. Früher hat mich das gestört. Jetzt könnte ich machen, was ich will. Aber ich will nicht mehr. Die Familien zerreißen. Jemand ist mit dem letzten Flugzeug dem letzten Zug entkommen oder abgefangen und erfroren im Auto in kilometerlangen Staus vor der Grenze im Schnee. Oder einfach abgeschossen von Scharfschützen in Hubschraubern. Eine gelb, eine blau, eine rot, eine blau, sechs gelb, vier blau. Manchmal, wenn wir am Telefon verabredet sind, kommt Mama nicht mit. Tante Jesa sagt dann, Mama will nur noch schnell etwas zu Ende lesen oder zu Ende stricken. Einen Ärmel ansetzen oder so. Und sie sagt, alles wäre in Ordnung. Ich sage das auch. Danach sitzt jede für sich und weint. Ich weiß, wenn sie nicht zum Telefon kommt, dann ist etwas passiert. Und sie weiß, dass ich es ihrer Stimme anmerken würde. Eine blau, eine gelb, eine blau, eine rot, eine blau, sechs gelb. Vier blau. Wenigstens leben sie, Mama und Milana. Dieses Warten. Vater ist tot. Ich wusste es lange nicht. Mama hat es mir nicht gesagt. Ich habe ihnen Briefe geschrieben und sie vor mir gesehen, wie sie am Tisch sitzen, Mama und Vater, lesen und sich die Fotos, die ich mitgeschickt habe, gegenseitig aus der Hand nehmen. Dann kam ich nach Hause in den Sommerferien nach dem Ersten Krieg. Und Vater war nicht mehr da. Das Herz, ganz plötzlich. Wir sind zu seinem Grab gefahren, in das Dorf, aus dem er kommt. Im Krieg beneidete ich sie um den Augenblick, wenn der Angriff vorüber war und alle aus ihren Kellern krochen. Sie sahen einander an und wussten, wer wieder einmal überlebt hatte oder wen man suchen musste unter den Trümmern seines Hauses und vor dem nächsten Angriff begraben. Diese Augenblicke der Erleichterung hatte ich nie. Ich hatte immer Angst. Manchmal gab es Anrufe, doch auch der Rückweg vom Telegrafenamt war gefährlich. Schon kurz nach dem Verabschieden wusste ich nicht, ob ich noch Vater und Mutter habe. Seit x Jahren habe ich nicht mehr gestrickt. Ich wusste nichts mehr, habe mir wieder zeigen lassen, wie das geht. Der Anfang, die erste Reihe, dann weiter. Ich habe mir eine Zeitung gekauft mit Strickmustern, möglichst kompliziert, wo man unentwegt zählen muss. Denn genau das will ich. Zählen und zählen. Im Rhythmus der Nadeln, das Staccato der Fragen aus dem Hirn treiben. Puschkin, hoi heißt psychische Illerschatzlinge, da immer lehrter wie dir sein Projekt. Von Asa aus Njaminskaya hörte ich, die russischen Soldaten kommen immer wieder zur Säuberung, wie sie es nennen. Aber sie wissen vorher, dass sie keine Kämpfer finden werden. Sie sagen den Frauen, gib uns 500 Rubel und wir vergewaltigen dich nicht. Und zu den Männern sagen sie, gib uns 300 Rubel und wir nehmen dich nicht mit. Manchmal verlangen sie auch Wodka oder Bier. Jeden Tag verschwinden Menschen. Terroristen nennen sie uns. Frauen, die von russischen Soldaten vergewaltigt und getötet wurden, werden nachträglich zu Heckenschützinnen erklärt. Unverheiratete, die vergewaltigt wurden, heiratet keiner mehr. Verheiratete Frauen müssen mit Scheidung rechnen. Auch Männer werden vergewaltigt. In Sernavodsk, in West-Tschetschenien, wurde das ganze Dorf vergewaltigt. Erst die Frauen vor den Augen ihrer Männer, dann die Männer. Danach haben die Soldaten den Männern Frauennamen gegeben. Einer dieser Männer ist gestorben, einer hat Selbstmord versucht, ein paar sind Kamikaze-Kämpfer geworden. Darüber erfährt man kaum etwas. Es wird nur immer von der siegreichen Antiterror-Operation gegen Rebellen und Verbrecher berichtet. Und die unabhängigen Sender und Zeitungen werden systematisch abgeschafft. Mama, ich habe mich beeilt. Komm nach Hause. Ich bin doch da. Nach Hause. Nach Grozny. Mama, ich studiere doch hier in Berlin. Heiraten, Kinder kriegen. Wenn du willst, komme ich. Aber nicht, um Kinder zu machen. Es muss weitergehen. Was soll diese Art von Patriotismus? Ich mache das nicht. Ich kann ja dem Kind dort nicht einmal Sicherheit bieten. Jetzt heiraten die Mädchen mit 13, 14. Es gibt kaum mehr Männer. Und da willst du Kinder? Was hat denn mein Leben für einen Sinn gehabt, wenn ich keine Enkel bekomme? Er blättert nur in Büchern, du und Milana. Ihr seid klüger als viele Männer. Das ist auch ein Problem. Mama, du hast uns doch die Bücher gegeben. Ja, schon gut, Malika, schon gut. Ich bin stolz auf euch. Komm essen. Hallo Schwesterchen, liebe kleine Malika. Das ist ein Brief, den es nicht geben sollte. Lauter Zettel an niemanden. Wem hätte ich denn von Tschetschenien erzählen sollen? Die am Telefon etwa? Meinen Freundinnen von der Uni? Komm mit ins Kino, sagen sie. Oder warum schminkst du dich nie? Du wolltest mir nicht glauben, dass wir diesen Sommer nicht nach Hause fahren können. Also musst du diesen Brief lesen. 2. Februar. Gestern hat mich die Miliz abgeholt, wie jede Woche. Sie haben mich nach meiner Meinung zu Terrorismus gefragt und ob ich mich mit Sprengstoff auskenne. Ich habe wieder gesagt, dass ich Literaturwissenschaft studiere und nur davon etwas verstehe. Letzte Woche haben Sie nichts gefragt, nur gewartet, was ich sage. Aber ich habe nichts gesagt. Dabei weiß inzwischen jeder in Russland, dass der Geheimdienst hinter den Anschlägen auf Moskauer Wohnhäuser steckt, nicht Tschetschenen. Februar. Khoja, er ging in Adlans Klasse, wollte Babynahrung kaufen für den 2 Tage alten Sohn seines Bruders. Er wurde von Soldaten verhaftet und 2 Wochen im Gefängnis von Tschernakosowa gefoltert. Alle Familien haben zusammengelegt, um ihn freizukaufen. $3000 kostet ein Lebender, manchmal auch 5. Für einen Toten verlangen die Söldner 1.000 bis 2.000. Es genügt, Tschetschene zu sein, um verhaftet zu werden. Männer, Frauen, Kinder. Ein einträgliches Geschäft. März. Bürger, bei Artilleriebeschuss ist es auf dieser Straßenseite gefährlicher. Jedes Mal, wenn ich an dieser Tafel am Niewski-Prospekt hier in der Heldenstadt Leningrad vorbeikomme, muss ich an Grozny denken. Dort sind die Mauern so zersiebt von russischen Schrapnells, dass kaum ein Nagel einzuschlagen wäre. Es muss die Idee dahinter stecken, die Nation auszurotten. Wenn der Präsident den Krieg beenden wollte, würde er es tun. Vielleicht will man uns erneut umsiedeln. In Russland ist nichts vorhersehbar, nicht einmal die Vergangenheit. Wer weiß schon, was eines Tages über diese beiden tschetschenischen Kriege gesagt und millionenfach in die Schädel der Schulkinder eingehämmert werden wird. Vielleicht bin ich einfach schon zu lange weg von dort. Wohin gehöre ich in diesen Tagen, da die Bärte wieder länger werden und die schmalen Kopftücher der Frauen wieder breit? Was soll ich in einem auferstehenden Mittelalter? Wir brauchen kein Afghanistan. Wir wollen diese Vorschriften und Verbote nicht. Aber wer braucht uns und das, was wir von den Universitäten mitbringen? Die Uni in Grozny ist zerstört. Die Jugend, mit Tod und Zerstörung aufgewachsen, kommt dorthin, um sich zu treffen, denn es gibt weder Cafés noch Diskotheken. Die Bibliothek ist ausgebrannt. Du fehlst mir, Malika. Gemeinsam haben wir immer etwas zum Lachen gefunden. Pass auf dich auf. Milana. Hallo? Hallo, hier ist der Volksfeind. Hallo? Ich bin der Volksfeind. Sobald ich das Radio einschalte, höre ich, wie verabscheuenswert ich bin. Höre, dass ich ein Mörder bin, gegen den nur Mord hilft. Und trotzdem schalte ich es ein. Irgendetwas muss ich ja tun. Rasul, bist du es? Ja, Tante Koka. Rasul, entschuldige. Bist du gut angekommen in Berlin? Wie geht es, Malika? Alles in Ordnung. Gut, Tante Koka. Hast du etwas herausgefunden für mich? Ja, Rasul. Mein armer Rasul. Wieso? Es ist nichts mehr da. Die Ulica Puschkina 12 ist ausgebrannt. Aber doch nicht ganz. Nicht ganz. Aber es ist nichts mehr da. Nur verkohlte Balken und zusammengeschmolzenes Metall. Es ist nichts mehr da. Dann habe ich keine Bilder mehr. Aber du lebst, Rasul. Du hast gesunde Hände. Du hast Augen. Die Bilder waren mein Leben. Ich träume von diesen Bildern. Aber ich kann sie nicht noch einmal malen. Warte bitte, Tante Koka. Ich komme gleich wieder. Ich habe nur nachgesehen. Ich hatte plötzlich das Gefühl, es steht jemand vor der Tür. In Moskau fallen keine Bomben, aber als Tschetschene... Neulich haben sie mich einkassiert, von der Straße weg, einfach so. Ich sah so kaukasisch aus. Ich bin der Feind. Du lebst. Du bist gesund. Ich kann nur noch kopieren. Gerade mache ich ein Seestück von Iwasowski. Die neunte Woge. Ich bin ein Kopist. Kein Maler mehr. Wie geht es Lena und den Kindern? Gut, wir kommen durch. Sie findet Aufträge für Kopien, besorgt die Farben und ich male. Nur manchmal denke ich, etwas stimmt nicht. Immerhin ist sie Russin und sie will nicht nach Grozny. Vielleicht gehört sie zu einem speziellen Geheimdienst. Ratul! Nein, Tante Koka, wirklich. Immerhin bin ich ein Feind. Vielleicht überwacht sie mich. Woher wussten die sonst, dass ich Tschetschene bin, als ich über die Straße ging, um Milch zu kaufen? Gott schütze dich. Gott schütze dich, Tante Koka. Danke für alles. Darf ich rauchen? Gut. Ein russischer Leutnant hat gesagt, wir hätten alle Tschetschenen über 5 Jahren umbringen und die kleinen Kinder in Umerziehungslager mit Stacheldrahtzäunen stecken sollen. Aber es ist viel leichter, alle zu töten. Das geht schneller, als sie wachsen zu lassen. Befreite Zone nennen sie einen Ort, wo es keine Terroristen, wie sie sagen, mehr gibt. Dafür aber getötete Frauen, Kinder, Greise. Ich kam durch so ein Dorf und schaute ins Innere eines Hauses. Da war nichts mehr. Die Soldaten hatten sogar den Ofen mitgenommen. Teppiche, Kühlschrank, Fernseher, Sofas, Geschirr, sogar Babykleidung. Alles auf Lastwagen unterwegs nach Russland. In einer Hand die Kristallvase, in der anderen die MP. Und im Haus nur noch Splitter von zerschossenen Bilderrahmen und Konservengläsern. Das Vieh im Stall, abgeknallt. Eine Kuh mit durchgeschossenem Euter, die Milch floss heraus. Ich kann keine schlafenden Menschen mehr sehen nach dem Krieg. Ich schlafe selbst nicht mehr gern. Er lebte unter uns in einem Volke, das ihm fremd. Er nährte im Herzen keinen Zorn auf uns. Und wir liebten ihn. Friedlich und freundlich suchte er unsere Gespräche auf. Wir haben mit ihm so unseren reinen Traum geteilt wie unser Lied. Er kam von oben her und sah von oben auf das Leben. Häufig hat er von künftigen Zeiten uns gesprochen, da sich die Völker ihren Zwist vergessend in einem großen Haus zusammenfinden. Begierig lauschten wir dem Dichter. Kuka. Mein Name bedeutet Taube. Ein kleiner Junge, ein Nachbarskind, hieß Hoscha und ging in meine erste Klasse. Er hat mir einmal erzählt, sein Vater habe aus Versehen eine Taube überfallen. Und wenn das nun die Friedenstaube war, fragte er, wenn nun der Frieden aufhört. Womit hat dieses kleine Volk, gerade mal 1 Million, diese Aufmerksamkeit verdient, diese Mühen seit der Zarenzeit? Womit haben wir diese teuren Vakuumbomben, die die Lungen zerreißen, verdient? Womit das teure Napalm, die teuren Bodenraketen? Ja, ich wurde verhaftet und 2 Wochen lang festgehalten, wollte Babynahrung kaufen. Die Frau meines Bruders hatte Fieber und konnte nicht stillen. Die Sperrstunde hatte noch nicht begonnen. Ich kam nach Tschernokosowo. Ich weiß nichts mehr von dort. Ja, es gab da auch Folterungen. Ich weiß es nicht mehr. Wird wohl so gewesen sein. Die Nägel von den Fingern reißen. Wassergefüllte Pepsi-Cola-Flaschen auf die Nieren schlagen. In eine Wassergrube werfen. Rauchgranaten hinterher. Es waren 6 da unten. Danach nur noch 4. Kinderfäustlinge anziehen. Um die Finger der linken Hand nackte Drähte wickeln, das andere Ende an den Fingern der rechten Hand befestigen, die Drähte hinter dem Hals entlang geführt. Er schrie, als der Strom angestellt wurde. Dann schwieg er. К нему не зарастет народная тропа. Ein Denkmal schuf ich mir, von keiner Hand erhoben. Das Volk tritt seinen Pfad zu ihm aus eigener Kraft. Unbändigen Hauptes hebt es höher sich nach oben als Alexanders Säulenschaft. Oh nein, ganz sterblich nicht. Im heiligen Leierklange lebt meine Seele fort, die aus dem Staube strebt. Und rühmen wird man mich auf dieser Welt, solange auch nur ein einziger Dichter lebt. Zum Glück habe ich Töchter. Für Söhne ist es zu gefährlich in dieser Zeit. Für wen habe ich mich eigentlich schick gemacht, Mama? Fragte Milana, als sie zu einem tschetschenischen Konzert in Petersburg kamen. Der Saal war brechend voll. Frauen, Kinder, Greise, keine Männer, keine jungen Burschen. Es ist schon gleich, ihr könnt heiraten, wen ihr wollt, sagte ich meinen Töchtern. Ich will Enkel haben. Mein Mann war ein anständiger Mensch. Ich liebte ihn. Und er war sehr schön. Ich wollte einen schönen Mann, damit die Kinder schön werden. Aber wir waren ganz gegensätzlich. Bücher, Kunst, Musik bedeuteten ihm nichts, mir alles. Doch ich habe ihn geachtet und er mich. Er hat gut von mir gesprochen und seiner Familie erzählt, dass ich gut koche. Seine Mutter sagte zu mir, als unser erstes Kind geboren war, du bist als Fremde gekommen und bist eine Fremde geblieben. Geh, bevor es zu spät ist. Und wirklich habe ich daran gedacht, ihn zu verlassen. Aber mein Vater hat gesagt, das Kind wirst du nicht mitnehmen. Das bleibt bei seinem Vater. So sind unsere Traditionen bis heute. Auch Kinder direkt von der Brust. Ich wollte nicht Lehrerin werden, aber ich sah, wie diese jungen Lehrer von irgendwoher, frisch vom Institut, für ein paar Jahre zu uns geschickt wurden. Ihnen waren unsere tschetschenischen Kinder egal. 1944 wurden wir von Stalin verbannt und als wir zurückkamen aus Kasachstan, mussten Häuser gebaut werden, Möbel gekauft, Autos, Kinder, sobald sie alt genug waren, mussten mitverdienen. Hallo Milana, deine Arbeit ist fast fertig, gratuliere. Und was wird danach? Das Visum für Petersburg endet. Kannst du das letzte Kapitel nicht langsamer schreiben? Du hast dich an das schöne Leben in Berlin gewöhnt, sagte Mama, als ich zuletzt nach Grozny kam. Hier ist unser Zuhause. Sie führte mich in die neue Wohnung. Es waren unversehrte Wände, aber das Schwarz fraß sich durch den weißen Anstrich. Hier hatte eine Familie auf offenem Feuer gekocht während des Krieges. Wasser und Strom gab es nicht, dafür Gas. Abends sitzt Mama im Schein einer rußenden, flackernden Gaslampe und liest. Es macht nichts, wenn es kracht, sagte Mama. Da werden nur Ruinen abgerissen, das passiert dauernd. Es waren aber doch Schüsse und Granattreffer und ich zitterte. Wie ängstlich du geworden bist, so leben alle hier, meinte Mama. Aber ich wollte nur noch weg. Weg von diesem Zuhause im Krieg. Jetzt schickt uns Russland wieder junge Leute, ganz junge Burschen, Rekruten aus der russischen Provinz. Keine Moskauer. In der Hauptstadt will man keine Särge sehen. Was wird aus Russland, wenn seine Mördersöhne zurückkehren? Die Fäuste jucken, suchen wild nach einem Ziel. Tschetschenische Studenten oder einfach ein dunkelhaariger Mann in der Metro. In Moskau haben Milizionäre, die gerade aus Grozny zurückgekehrt waren, ein Auto angehalten. Sie drohten, die Kleine mitzunehmen, weil sie ihren Ausweis nicht dabei hatte. Die junge Frau, Russin übrigens, wie alle Insassen des Autos, war zum ersten Mal seit der Geburt ihres Kindes abends unterwegs. Sie wollte tanzen gehen mit ihrem Mann und Freunden. Nur wenige Stunden, denn sie stillte noch. Schließlich einigte man sich auf 500 Rubel. Die Fahrt ging weiter. Wohin fährst du, Russland? Долго под этим любезен я народ, что чувства добрые я лиры пробуждал. Eine Soldatenmutter habe ich kennengelernt. Sie war nach Grozny gekommen, ihren Sohn zu suchen, Mischa, gerade 19. Sie hatte ihm gesagt, schwöre mir, dass du nicht auf Frauen und Kinder schießen wirst. Und wenn auf mich geschossen wird, hatte Mischa gefragt. Dann sollen sie dich lieber töten, aber du stirbst als ehrlicher Mensch. Und ich werde auch sterben, denn ich habe dich sehr lieb. Wir sterben lieber beide, aber du darfst nicht schießen. Jetzt nahm sie ihren Sohn im Zinksarg mit oder das, was von ihm geblieben war. Er hatte sich in den Kopf geschossen, nachdem seine Einheit das Dorf Duba-Jod dem Erdboden gleichgemacht hatte. Was gab es da noch zu sagen? Wir haben schließlich über Puschkin gesprochen, wie bis heute an seinem Todestag und am Geburtstag sich die Menschen versammeln vor seinem Haus an der Moika Nummer 12 in Petersburg. Berge von Blumen mitten im Winter vor dem Denkmal im Innenhof und nacheinander treten die Leute, junge und alte, mit Aktentaschen oder Schulranzen auf die kleine Bühne und sprechen Gedichte. Manche wollen gar nicht mehr aufhören. Sie sind so erfüllt von Puschkin, so sehr lebt er unter ihnen. Wie kann ein solches Volk Krieg führen gegen uns? Deine Papiere sind in Ordnung, aber du bist Tschetschene, meinte ein Milizionär zu mir vor einem Monat in Moskau. Je vais paka, sagte er, als ich endlich gehen durfte. Leb noch etwas. Alles. Die Bomben, die Toten, die Zerstörung. Alles hatte ich ertragen bis zu diesem Tag. Aber dieses lebt noch etwas war zu viel. Ich musste weg, irgendwohin, wo niemand mich erkennen, niemand mich erwarten würde, um mich zu erniedrigen. Hier in Berlin bin ich weit weg von all dem. Mir kommt es hier vor wie in einer Puppenstadt. So ruhig, sauber, so wenig bedrohlich. Einmal, ich erinnere mich, war ich bei meinem Freund Adlan. Seine kleine Schwester Malika weinte. Ihr Puppenhaus war kaputt. So voller Tränen waren ihre Augen noch schöner. Wir haben die kleinen Möbel wieder zusammengebaut. Diese armseligen kleinen Stühle und Schränke aus bemaltem Papier. Gelb, eine blau, eine rot, eine blau, eine gelb, eine... Hier in Berlin kenne ich inzwischen viele Tschetschenen. Es gibt 700, mehr als die Hälfte Kinder, mit ganz schwarzen Augen, schwarzen Haaren. Und du hast keine Kinder, fragen die Kinder mich. Mit wem lachst du dann? Eine blau, eine gelb, eine blau, eine rot, eine blau, sechs gelb, vier blau. Manchmal weiß ich gar nicht mehr, was wahr ist. Wozu das Kleid, wozu die Schuhe, wozu an Liebe denken? Wieso ein Regenschirm, wenn anderswo Bomben fallen? Ich war nicht dabei, in dem Augenblick, als sie aus den Kellern kamen nach dem Angriff, als sie sich ansahen und dachten, am Leben. Ich weiß nicht mehr, wie es ist, sich so lebendig zu fühlen. Mein alter Mantel, abgeschabt, nicht besonders schön. Malika hat mir einen neuen gekauft, als ich hier ankam, wollte den alten wegtun. Sie schimpft, wenn sie mich so sieht. Aber das ist mein Mantel. Mit ihm bin ich durch Grosny gegangen, als es so war, wie jetzt nur noch in meinen Träumen. Und selbst da immer seltener. Nicht besonders schön. Immer rußig vom Rauch der Raffinerien, aber meine Stadt. Die Stadt, wo meine Kinder geboren wurden. Mich friert. Was bleibt von einem Leben? Fotos meiner Tagebücher, die Briefe der Kinder, das, wovon ich dachte, es bleibt nichts. Nichts mehr da. Und ich lebe trotzdem. Ich esse, trinke, kämme mich, gehe umher, atme, wie immer. Aber lebe ich noch? Kann man leben, wenn die Heimat zugrunde geht? Ist meine Heimat die Vergangenheit? Bin ich mein Mantel? Gleich. Noch einen Augenblick. Hier bin ich zu Hause, in diesem alten Mantel. Ein Haus habe ich nicht mehr, aber den Mantel. Diese Wärme von fern her, aus einer helleren Zeit. Gleich ziehe ich den Mantel aus und hänge ihn weg, dass mich nur Malika nicht so sieht. Dass sie nur nicht denkt, ich hätte Kummer. Wie lieb wir uns haben, dass wir unser Leid voreinander verbergen. Wie gut, Töchter zu haben. Wie gut, dass ich meinen Sohn längst begraben habe. Mein lieben Adlan. Er war kaum 12 Jahre alt und wollte Nüsse pflücken. Er fiel vom Baum und kam nicht wieder zu Bewusstsein. Ich habe nicht Acht gegeben auf ihn. Ich habe ihn zu meinem Onkel fahren lassen in die Berge. Da ist es geschehen. Ich habe ihn nicht beschützt. Nur vor dem Krieg habe ich ihn bewahrt. Er starb, ohne töten zu müssen und ohne getötet zu werden. Das Rauschen von Nussbaumblättern im Ohr. Sie hörten Das Rauschen von Nussbaumblättern im Ohr von Uta Ackermann. Es sprachen Koka Käthe Reichel, Malika Anne Weber, Roja Robert Galinowski, Rasul Ansgar Schäfer sowie Serafim Kirjuchim und Lisa Musava. Komposition, Kontrabass, Akkordeon und Spielzeuginstrumente Sabine Wortmann. Perkussion und Zither Michael Griner. Technische Realisation Klaus Hoeneß und Renate Tiffert. Regieassistenz Tina Schimanski. Regie Andrea Ghetto. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks 2004.